wieder einmal bist du völlig allein, auf dich selbst verlassen, um nicht verlassen zu sein. Und wieder einmal gibst du Vollgas zurück, drehst dich nur um dich selbst und brauchst wieder mal Glück. Fragst dich, wozu denn, warum überhaupt, wenn doch außer dir niemand sonst an dich glaubt, der vorletzten Hoffnung mal wieder beraubt. Und du gehst allein in die Nacht, und doch bist du da, und du weißt, dass du's immer sein wirst, denn es ist der einzige Ort, an dem du dich immer verirrst. Alle Wege führen dich weg, doch du findest immer nach Haus. Doch es fällt dir nicht immer schwer, denn es geht immer nur geradeaus, geradeaus. Wieder einmal bist dir jemand ans Bein. Du hältst deinen Mund, doch du könntest laut schreien. Und wieder einmal bist du der Letzte, der steht, der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Dich, wozu denn, warum überhaupt, wenn doch außer dir niemand sonst an dich glaubt, der vorletzten Hoffnung mal wieder beraubt. Und du gehst allein in die Nacht, und doch bist du da, und du weißt, dass du's immer sein wirst, denn es ist der einzige Ort, an den du dich immer verirrst. Alle Wege führen dich weg, doch du findest immer nach Haus. Und das fällt dir nicht einmal schwer, denn es geht immer nur geradeaus. Und es ist doch viel besser, man wird wohl gebraucht, als wenn man mit Haien im Ozean taucht. Und dann ist auch egal, ob es jemandem freut, weil einer hier steht, der rein gar nichts bereut und laut lacht.